Ausländische Massenmedien berichteten jüngst über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un. Der Rundfunk Sputnik und die Internet-Homepage Klassowaja Boriba von Russland, die Nachrichtenagentur Xinhua, der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong, Zhongguo Xinwen Wang und Zhongguo Wang von China, die Nachrichtenagentur UPI und Internet-Website Google News von den USA, die Nachrichtenagentur Kyodo von Japan, die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus Kim Journalismus Studentenkomitees und des Nationalen Zuzi-Ideologie Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo und die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen teilten mit, dass Marschall Kim Jong-un die Arbeit des Landwirtschaftsbetriebes Nummer 1116 der 810. Truppe der Koreanischen Volksarmee angeleitet hatte. Die Internet-Homepage der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für die Freundschaft mit Korea brachte die Nachricht darüber, dass Marschall Kim Jong-un die Übung der Fassung-Artillerietruppen der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee zum Start der ballistischen Raketen eingeleitet hatte. Die Medien brachten seine Fotos.